Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen. Lukas beschreibt Pfingsten als Sprachereignis. Das ist für mich ein wichtiger Aspekt von Charisma, dass ich eine Sprache finde, die die Herzen der Menschen berührt, wo ein Funke überspringt, und eine Sprache, die die Menschen ins Herz trifft. Man muss sich vorstellen, Jesus war tot, die Jünger saßen da rum, hatten eigentlich eine super Botschaft, aber waren ein bisschen deprimiert. Ja, hingen also Pfingsten, 6 Wochen nach dem Tod, hingen die da immer noch rum. Und dann dachte sich jemand, ja, was machen wir jetzt mit denen? Die brauchen ein bisschen Empowerment. Das gewisse Etwas. Charisma, Aura und Ausstrahlung. Ein Feature von Werner Köhne. Es ist 20 Uhr. Der Vorhang geht auf. Die Szenerie gleicht einem Gemälde. Die Schauspieler, etwa ein Dutzend, sind über die Bühne verteilt, alle vollkommen bewegungslos. Als ob sie erstarrt wären und erst auf das Zeichen eines Gottes hin ins Leben zurückfinden könnten. Ein Regieeinfall, der leicht lächerlich wirken könnte. Hier jedoch nicht. Sekundenlang geschieht nichts. Doch allmählich füllt sich dieses Nichts mit etwas. Es ist, als ob sich Kraftfelder zwischen den Akteuren ausgebildet hätten. Ein Energiestrom, der von einer Person ausgeht. Diese Person ist sie. Sie hält die Arme ausgestreckt, als wolle sie jemandem etwas reichen. Selbst in ihrer Kleidung als Hausbedienstete wirkt sie entrückt. Es geht ein Sog von ihr aus. Alle warten auf etwas, das nur sie geben kann. Der ältere Mann, der direkt neben ihr sitzt, die Frau im Vordergrund der Bühne, ein junger Mann, der so aussieht, als sei er kurz zuvor auf die Bühne gestürmt, auch er wie von Sirenen angezogen. Was geschieht hier? Es ist, als ob die zum Bild gefrorene Szene einen alten Mythos freigäbe, den Mythos des göttlichen Zeichens. Aber das ist nicht unsere Welt. Und richtig. Plötzlich wachen alle Akteure aus der Erstarrung auf. Die Dame wendet sich kokett dem Liebhaber zu, der alte Mann lächelt. Und sie? Sie, die für Augenblicke so durchscheinend schien, so wortlos aus sich herauswirkend. Sie wird die kleine Bedienstete. Eine Nebenrolle im Stück. Zwischen den Menschen gibt es Verbindungen. Wenn man das Aus wegnimmt, sind es Strahlung. Alle Körper senden elektromagnetische Strahlen aus. Das ist so. Die kann man messen. Klaus Teweleit, Kulturforscher, Alt-68er. Nicht bekannt dafür, dass er der Esoterik verfallen ist und sich auf ein bestimmtes Fachwissen beschränkt. Bei manchen ist diese Strahlung auch stärker. Sie beschränkt sich nicht allein darauf, dass da der Körper steht und was ausstrahlt, sondern dass die Leute was machen, was produzieren. Dabei entsteht, was ich den dritten Körper nenne. Und dann hat das, was man Charisma nennt, tatsächlich einen physischen Boden, Untergrund. Den kann man spüren. Think you are a loser. Won't you be irresistible? Influential. Magnetic and lovable. Get control of your life and career. Change your life. Get your copy today. Develop your natural charisma. The power of charisma. The power of charisma. The power of charisma. The power of charisma. The power of, the power of charisma. Also ich könnte mich zumindest nie in jemanden verlieben, der nicht diese Gabe hätte, ja, sehr tief zu sprechen. Und tief zu sprechen bedeutet natürlich immer auch, in gewisser Weise geheimnisvoll zu sprechen. Svenja Flasspöhler, Jahrgang 1975, Philosophin, wohnhaft in Berlin, wo derzeit alles hinströmt, was kreativ ist, grooved und auf der Suche ist nach dem ultimativen Flash. Es muss irgendwie ein Rest bleiben, irgendetwas, was einen nachdenklich stimmt, was einen in irgendeiner Form hineingucken lässt in einen Abgrund oder in etwas, was man noch nicht so richtig zu fassen kriegt. Be passionate. Enthusiastic. Confident. Authentic. Change your mind. Try a power pose. Feel the full sense of your body. Balance grounded down. Relax centralize. Your tongue. The muscles. Stay firm inside. Connected to other people. Full penetration. Es gibt immer wieder Überraschungen, dass Leute, die man auf den ersten Blick jetzt gar nicht im klassischen Sinne wahnsinnig attraktiv sind, dass die dann doch nach und nach für einen eine Schönheit gewinnen, einfach dadurch, dass sie eben Charisma haben. Jascha Hannover, Mitglied der Generation Praktikum, zurzeit in einer Filmproduktionsfirma in Köln beschäftigt, trägt immer eine Mütze, auch im Büro. Oder Natürlichkeit, eine Leichtigkeit, die man vielleicht auch bei sich selber vermisst oder bei vielen Leuten vermisst, und dass da so dieser Effekt nach und nach eintritt, das ist eigentlich immer sehr schön. Also das, finde ich, sind meistens die interessantesten und tollsten Persönlichkeiten, bei denen eben diese Überraschung eintritt, eben durch ihre Ausstrahlung, ihr Charisma dann. Man dann auch die Person in einem ganz anderen Licht sieht und die Person dadurch auch schöner und attraktiver wird. Sie können mir alles nehmen, aber diese Flamme nicht löschen, es ist die Aura. Könnt ihr sie spüren, meine Aura? Sie wollen, sie haben diese Aura. Der Grund hinter allem, sie probieren es doch, löschen nie diese Flamme, die in mir brennt. Es gibt schon viele Personen, die vielleicht auf mich Eindruck gemacht haben. Lehrer, Hochschullehrer, Leute, Künstler, die ich getroffen habe, wo ich aber... Vielleicht ist es einfach ein Begriff, der in meinem alltäglichen Sprachgebrauch nicht so vorkommt. Elke Buhr, Kunsthistorikerin, lebt auch in Berlin. Redakteurin von Monopol, dem Hochglanzmagazin für Kunst und Leben. Das sind dann eher Leute, wo ich sage, der hat aber eine Persönlichkeit, aber ich würde das nicht auf Charisma, glaube ich, herunterbrechen. Be a living magnet. Unique in a crowd. State what you are for. Be charming. Deliver sincere compliments. Accept sincere compliments. Build your charisma. Seht euch an, ihr droppt Schmutz, als ob wir im Logo. Unser Sound dagegen gibt die Zeit an wie ein Kolo. Ja, was war's, du brauchst nur ein Kolo. Ein bisschen Mojo und das nötige Kick. Es ist Zeit, dass ihr euer Form erneuert. Wir droppen Bars aus Lava, heißer als Feuer ist. Charisma. In der antiken und christlichen Tradition eine Gottesgabe, die Menschen befähigt, auf andere Einfluss zu nehmen, sie in ihren Bann zu ziehen. Und all dies ohne Gewalt. Aura. Nach esoterischer Lehre ein Strahlenspektrum, das einen farblich wahrnehmbaren Energiemantel um eine Person bildet. Ausstrahlung. Ein typisch deutscher Sammelbegriff, der physikalisch-astronomische, psychologische und esoterische Wirkungen in sich vereinigt. Charisma, Aura, Ausstrahlung. Die drei Begriffe gehören inzwischen zum Kanon des Sprechens über den Menschen. Sie haben, was die Häufigkeit ihrer Erwähnung angeht, sogar die Worte Wesen und Charakter überholt und konkurrieren erfolgreich mit den Worten Persönlichkeit und Individualität. Die Augen geschlossen halten und dann stell dir einfach mal vor, wie du deine, einige nennen es Aura, andere nennen es Ausstrahlung, also wie du dir vorstellst, okay, du hast eine gewisse Ausstrahlung und diese einfach in deinen Körper zusammenziehst, bis in der Mitte nur noch so ein kleiner grauer Klumpen deiner Ausstrahlung kurz unter dem Bauchnabel vorhanden ist. Und fühl mal, wie sich das anfühlt. Einige beschreiben das so, die sagen, oh, ich fühle mich auf einmal so nackt. Und andere sagen, oh, ich bin, als ob mir jemand die Haut abgezogen hat. Und deshalb beende das ganz schnell, mach diesen Klumpen golden, gelb, deine Lieblingsfarbe, lila meinetwegen, und strahl ganz schnell wieder aus. Charisma. Leise Menschen, starke Wirkung. Unsere geistige einfach Haut, mehr Charisma, die Aura, was uns Charisma beeindruckt, das Geheimnis die Aura, der positiven die Energiefelder des Menschen. Die Aura. In den vergangenen 10 Jahren sind allein auf Deutsch über 800 Buchveröffentlichungen zum Thema Charisma erschienen. Das Titelthema Aura brachte es im selben Zeitraum gar auf mehr als 1400 Buchveröffentlichungen. Die Aura erkennen Charisma, mit allen Sinnen. Mehr Ausdruck Eindruck machen. Erster Versuch, sich einem schwer fassbaren Phänomen anzunähern. Was hat es auf sich mit dem gewissen Etwas, für das die Worte Charisma, Aura und Ausstrahlung stehen? Handelt es sich dabei um eine Chimäre unserer Sehnsucht nach Sinn und Orientierung? Warum gibt es dazu heute diese Flut an Zeugnissen, Veröffentlichungen und Ratgebern? Warum überhaupt diese erstaunliche Renaissance einer ursprünglich biblischen Tradition? Charisma, Aura, Ausstrahlung. Auf der Suche nach Indizien, Spotlights, Stimmen, Geschichte und Geschichten, Mosaiksteinen, aus denen sich ein Gesamtbild ergeben könnte. Mosaikstein 1. Die religiösen Wurzeln von Aura und Charisma und ihre weltliche Nutzung heute. Nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Da wurde er vor ihnen verwandelt. Sein Angesicht glänzte wie die Sonne, seine Kleider aber wurden leuchtend hell wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Moses und Elias, die mit ihm redeten. Petrus nahm das Wort und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Willst du, so werde ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, dem Moses eine und dem Elias eine. Als er noch redete, überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme sprach aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen fand. Auf ihn sollt ihr hören. Die Verklärungsgeschichte ist für mich eine zentrale Stelle. Da heißt es ja richtig, er wurde verwandelt. Und Verwandlung ist für mich ein wichtiger christlicher Begriff. Pater Anselm Grün, Benediktinermönch, Bestsellerautor, deutet die Bibelstelle aus christlicher Sicht. Heute gibt es ja die Tendenz, alles zu verändern. Aber im Verändern liegt was Aggressives. Ich kenne Menschen, die den ganzen Tag an sich herum ändern und trotzdem die gleichen bleiben, weil sie gegen sich arbeiten. Verwandlung ist was Sanfteres. Das andere, die Verklärung, meint auch, dass der Himmel auf der Erde sichtbar wird, dass durch uns göttliches Licht leuchtet. Das hat auch mit Charisma zu tun, dass der Heilige Geist nicht irgendwie was Fremdes ist, sondern durch mein Gesicht hindurchstrahlt, durch die Augen hindurch, durch die Ausstrahlung. Charisma hat mit Ausstrahlung zu tun. Und Jesus strahlt ja hier Licht aus, Wärme aus, Heimat. Die Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Ein Domizil, wie geschaffen, die Aura eines Ortes mit dem Charisma eines Menschen zusammenzudenken. Hier leben mehr als 60 Mönche. Unter ihnen einer, der als überaus charismatisch gilt. Pater Anselm Grün ist über die Klosterpforten hinaus bekannt geworden. Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung pilgern hierher, um sich von ihm praktische Anleitung abzuholen. Natürlich auch einen Hauch von Charisma. Ich sehe meine Aufgabe durchaus als missionarisch an. Also einmal, dass ich die Botschaft Jesu und den Reichtum der christlichen Tradition allen Menschen in einer Sprache verkünde, die sie anspricht. Den Verantwortlichen in der Wirtschaft und der Politik gegenüber spüre ich mich auch verbunden. In den 70er Jahren hat die Theologie ja immer auf die geschimpft, die würden nur nach dem Geld gehen. Wenn ich auf jemanden schimpfe, kann ich ihn nicht verwandeln. Nur wenn ich im Gespräch bin mit ihm und wenn ich ihm zutraue, dass er versucht, seine Verantwortung wahrzunehmen, kann ich auch was verwandeln. Und das ist für mich eine wichtige missionarische Aufgabe. Eine Sisyphos-Aufgabe. Ist das so heiß begehrte Charisma angeboren oder ist es erlernbar? Charisma ist eine Gabe, also ein Geschenk von Gott. Aber es liegt am Menschen, ob er dieses Geschenk achtungsvoll und behutsam empfängt und dann eben auch praktiziert. Man kann sagen, der Mensch, der alles, was in ihm ist, von Gottes Geist durchdringen lässt, also der im Gebet zum Beispiel die ganze Wahrheit hinhält, auch seine Schattenseiten, auch seine dunklen Seiten, der hat auch mehr Ausstrahlung. Also insofern kann man das Charisma durchaus auch üben. Halleluja! Nicht zufällig sind es die USA, wo die Tradition charismatischer Übung gepflegt wird. Das führt oftmals zu befremdlichen Ritualen, zumindest für europäische Ohren. The impact of the Holy Spirit on your physical body. Es gibt allein drei Wellen der charismatischen Pfingstbewegung in den letzten 100 Jahren. Die erste entstand zu Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA, in einem vorwiegend evangelikalen mittelständischen Milieu. Daraus entwickelte sich in den 1950er Jahren die sogenannte charismatische Erneuerung, die nun auch die großen Volkskirchen erfasste. Eine dritte Welle ab den 1970er Jahren breitete sich unter dem Titel neocharismatische Bewegung dann auch in Ländern der Dritten Welt aus. I refuse to be sick. Mitte 2006 belief sich die Zahl der den Pfingstbewegungen zuzurechnenden Menschen weltweit auf rund 600 Millionen. Die charismatische Bewegung hat natürlich auch die Emotionen wieder neu entdeckt, dass die Erfahrung Gottes auch durch die Emotionen geht. Das ist sicher ein wichtiger Weg. Also all diese Bewegungen haben immer eine wichtige Sehnsucht des Menschen angesprochen. Aber in jeder Bewegung steckt auch immer eine Tendenz zum Übertreiben. Die Frage ist, wie kann ich diese Bewegung so gestalten, dass sie die Menschen nicht manipuliert, sondern wirklich aufweckt zur neuen Lebendigkeit. Wobei die Erweckung sich heute auch auf säkulares Terrain erstreckt. Die USA stehen hier in der Nachfolge Calvins. Es war Johannes Calvin, der einst einen Zusammenhang propagierte zwischen göttlicher Auserwähltheit, Psychologie und ökonomischer Leistung. Religiöse Orientierungen wurden in weltliche Bereiche der Personenführung und Wirtschaft übertragen. Geradezu naiv richtet sich der Fokus auf den Success, den Erfolg. Amerikas vielleicht wichtigster Export in die Welt. Change your mind. Change your body. Tiny tweaks, big changes. Try a power pose. Feel the full sense of your body. Balance grounded down. Relax centralized. The tongue. The muscles. Stay firm inside. Connected to what you care about and to other people. Wenn etwas besser wird, wenn Sie in den Raum kommen, dann haben Sie Charisma, auch wenn Sie nichts gesagt haben. Martina Schmidt-Tanger, Trainerin für Charisma. Wenn ein Kinderstreit sich von selber schlichtet, wenn Sie in den Raum kommen, haben Sie Charisma. Wenn ein Klient sich entspannt, sobald Sie in den Raum kommen, dann haben Sie eine B-Wirkkraft. Die Teilnehmer im Seminar, die sie anspricht, setzen sich zusammen aus Führungskräften aus allen Bereichen des Lebens. Viele von Ihnen arbeiten in dem Bereich, entweder als Trainer, als Coaches, als Redner, als Unternehmer. Und da geht es natürlich nicht immer nur darum, strahlend zu sein und alle sagen, boah, ist sie toll oder ist das ein fantastischer Typ, sondern zu sehen, wie kann ich heilen, wie kann ich wertschätzend, wie kann ich integrierend sein. Ist-Zustand. Die Beziehungsnetze sind unbefriedigend. Der Wettbewerber tritt überzeugender auf. Die Lösungen werden zu schwach personifiziert. Die Ausstrahlungskraft des Vertriebes ist zu blass. Die Präsentationen sind unterdurchschnittlich. Trotz aller Gefahren, finde ich, gibt es eine Verpflichtung, charismatisch zu sein. Wenn man in einer Führungsposition ist, da habe ich die Verpflichtung, Mangel zu erkennen und ihn zu beheben, bevor etwas passiert, was nicht gut ist. Sollzustand. Wieder Begeisterung unter Ihren Mitarbeitern. Mehr Leistung und Arbeitsqualität. Endlose Rechtfertigungen entfallen. Sowie der damit verbundene Zeitverlust. Wege zu mehr Selbstkontrolle. Charisma-Effekt. Neukundengewinnung. Manchmal haben wir in der christlichen Theologie den Erfolg zu negativ gesehen. Dass das Leben fließt, das ist sicher auch ein Zeichen des Heiligen Geistes. Jesus sagt ja, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt aber auch, nur wenn ich durchlässig bin für den Geist Jesu, wird mein Leben fruchtbar und ich darf auf gar keinen Fall Gott dem Erfolg dienstbar machen, weil dann wird der Erfolg zum Götzen und der Mensch wird auch oft genug versklavt von diesem Götzen des Erfolges. Svenja Flass-Pöhler gibt sich noch skeptischer. Das Manager-Charisma. Ich denke, das ist ein großer Irrtum. Natürlich gibt es diese ganzen Charisma-Schulungen und wie werde ich Charismatiker, Charismatiker in 5 Schritten und so. Ich glaube aber, dass es so eben nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass Charisma etwas ist, was man sich in irgendeiner Form drauf schafft, sondern das ist eine Verarbeitungsleistung. Mosaikstein 2. Geschichte und Geschichten. Oder gibt es ein schlechtes Charisma? Max Weber. Mit dem Namen des genialen Soziologen bleibt die wichtigste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Charisma verbunden. Weber bezog sich auf geschichtliche Erfahrungen. Neben dem legalen und dem traditionellen Herrschaftstyp hob er einen dritten Typ politischer Herrschaft hervor, die charismatische Herrschaft. Charisma soll eine als außeralltäglich geltende Qualität einer Persönlichkeit heißen, um derentwillen sie als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch außeralltäglichen Kräften oder Eigenschaften oder als gottgesandt oder als vorbildlich und deshalb als Führer gewertet wird. Über die Geltung des Charisma entscheidet die durch Bewährung, ursprünglich stets durch Wunder, gesicherte, freie, aus Hingabe an Offenbarung, Heldenverehrung, Vertrauen zum Führer geborene Anerkennung durch die Beherrschten. Webers intellektuelle Definition scheint fürs einmalige Hören nicht geeignet. Aber gerade im Dickicht des Zitats fallen diese Worte auf. Außeralltäglich, Wunder, Hingabe, Offenbarung, Beherrschte und nicht zuletzt, das Wort Führer. Ich sitze in einem Saal, in dem ich noch nie war. Mitten unter Menschen, die mir fremd sind. Arme, verhärmte Menschen. Arbeiter, Soldaten, Offiziere, Studenten. Das ist das deutsche Volk nach dem Kriege. So zitiert Klaus Teweleit das Erlebnis eines jungen, unbekannten Autors wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Man sieht alte, zerschlissene Uniformen. Ich merke kaum, wie plötzlich einer oben steht und zu reden beginnt. Und schon steht die deutsche Geschichte vor uns. Mithin diese Fragen. War Hitler ein Charismatiker? Wie lässt sich die fanatische Anhänglichkeit vieler Deutscher zu Hitler erklären? Das ist kein Redner, das ist ein Prophet. Wie das jüngste Gericht donnert er Wort um Wort. Ich bin wie von Sinn. Der da oben schaut mich einen Augenblick an. Diese beiden Augensterne treffen mich wie Flammenstrahlen. Das ist ein Befehl. Von diesem Augenblick an bin ich neu geboren. Vor seiner ersten großen Rede nach seiner Wahl zum Reichskanzler am 20. Februar 1933 wählte Adolf Hitler bei abebbendem Jubel eine Pause von fast einer Minute. Er steht mit verschränkten Armen am Pult, greift zwischendurch auf sein Redemanuskript, tut so, als richte er es aus. Verschränkt wieder die Arme. Dann folgt die Ansprache. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der Nationalkonzentration gewählt. Wenn man Max Weber als Interpretationsfolie zugrunde legt, ist Hitler ein Charismatiker gewesen. Svenja Flass-Pöhler. 80 Jahre und 3 Generationen später. Für Weber war es überhaupt nicht entscheidend, ob jemand jetzt objektiv diese außeralltägliche Eigenschaft hat, sondern entscheidend ist nur, ob die Anhänger es so wahrnehmen. Das ist der Punkt. Und die Anhänger haben es ganz offensichtlich so wahrgenommen. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals... Wenn ich das jetzt höre, ist es bedrohlich. Klaus Teweleit, zur Generation der Nachkriegskinder zählend. Diese Stimme heißt ja, wenn man der gefolgt ist, dieser nach Rache schreienden Stimme eines gekränkten Kleinkinds, das da grölt, dass sehr viele Deutsche sich genau auf dieser Ebene wiedergefunden haben, gefühlt haben müssen. Als geprügelte kleine Kinder von den Eltern, wie Hitler selber, der Todeswahrnehmung geprügelt durch die eigenen Väter, das sagt mir Hitlers Stimme heute am deutlichsten. Wir wollen nicht lügen und wollen nicht schwindeln! Ich habe es bald! Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Das ist ein, wenn man von Volkscharakter reden will, ne? Nicht im Sinne von Biologie und Vererbung, sondern sozusagen sozialer Vererbung, was den Leuten gemeinsam war, wie sie behandelt worden sind, mit welcher Körperlichkeit sie rumliefen, dann ist Hitlers in Anführungszeichen Charisma nur genau daraus erklärbar und verstehbar. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk ein Vorführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder den Vorstein. Es gibt ja auch Zeitzeugengespräche, wo das nochmal deutlich wird, dass eben Hitler diese Redegabe hatte. Und diese Gabe hatte wirklich, das Volk zu verführen, also auch zu affizieren im Moment des Sprechens. Man kann natürlich sagen, dass aus heutiger Sicht, das ist pathologisch gewesen, das ist total krank gewesen, weil er auch offensichtlich eine narzisstische Störung hatte. Würde man jetzt aus heutiger Sicht so sagen. Aber für die Menschen damals, in dieser Situation, war Hitler erst einmal ein Charismatiker. Sondern ich bin nur der Vorbereitende. Ich zittere nicht vor der Stunde irgendeiner Entscheidung. Aber ich will sie sehen und ich will stark sein. Wir kriegten auch damals Teile, Auszüge vorgespielt von diesen Sachen, in manchen Filmausschnitten. Die waren aber überwiegend so ausgewählt, dass diese Figur was Lächerliches hatte oder leicht bekam. Und das habe ich ziemlich schnell begriffen, dass das nicht geht. Man kann nicht jemanden, der da Europa kriegerisch in die Tasche steckt, überrollt und dass die meisten der älteren Generation Anhänger gewesen waren und auch noch waren in den 50er Jahren, das kriegte ich ja auch mit, sagte, das geht nicht. Jetzt macht ihr diesen Typ klein, das ist eine Sorte von Verdrängung, damit ihr euch nicht tatsächlich mit euren tatsächlichen Verbrechen auseinandersetzen müsst. Ich hatte damals verschiedene Jobs. Einer davon Nachtwächter in Düsseldorf, für 5 Mark die Stunde. Ich musste in der City ein paar Objekte bewachen. 4-mal in der Nacht ging es mit einer Stechuhr auf Kontrollroute. Die Zwischenzeit verbrachte ich in einem Bürogebäude. Nach einem der Gänge geschah es. Als ich um etwa 3 Uhr nachts zurückkam, lag im Eingang des Bürogebäudes ein Mann. Ein Obdachloser. Er hatte sich im Eingang aus Kartons ein Lager gemacht. Er saß da, um sich herum verschmutzte, prall gefüllte Plastiktüten. Jemand schier ohne Alter. Sein Gesicht tief durchfurcht. Trotz Niederlagen aber ohne einen Zug von Verbitterung. Etwas Verletzliches lag vielmehr in seinen Augen. Eine Weisheit wie aus einer anderen Welt, als ströme in seinem Antlitz eine Geschichte zusammen, die alle anderen, darunter ich selbst, längst verraten hatten. Wir schauten uns an, zu heftig, als dass ich den Schwall von Scham, der mich erfasste, hätte abwehren können. Aber es war nicht nur Scham, es war ein Blitz, den man früher einmal Wahrheit genannt hatte. Wir sprachen kein Wort. Ich ging an ihm vorbei ins Gebäude. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Mosaikstein 3 von Stars und Celebrities oder Die Öffentlichkeit wird umgebaut. Robbie Williams, geboren 1974 in Staffordshire, Nordengland. Der Großvater war Maurer. Die Eltern betrieben einen Pub im Arbeiterviertel. Der Vater verließ die Familie, als Robbie 3 Jahre alt war. Im gleichen Jahr gewann das Kind den ersten Award bei einem Talentwettbewerb. Ohne Schulabschluss kam er zu Take That. 1996 löste sich die Boy Group auf und Robbie Williams' Solokarriere begann. Experimente mit Drogen und ein Burnout führten 2007 zu einer zweijährigen Abstinenz von der Bühne. Kurz davor trat er in Berlin auf. Dabei war damals auch Elke Buhr. Sprechen Sie Deutsch? Elke Buhr, die sich wohl schon damals mehr als angehende Kunstkritikerin verstand, denn als Fan eines Mainstream-Stars. Das wird ja so inszeniert, dass man erstmal ein bisschen warten muss. Dann geht das Licht aus und es sind wahnsinnig viele Leute im Raum, die alle das Gleiche wollen, auf das Gleiche warten, die auch diese freudige Aufregung haben, sodass man selber schon dieses Kribbeln spürt, gleich wird was passieren. Und selbst wenn man, so wie ich bei Robbie Williams, da aus professionellen Gründen ist und die Musik eigentlich gar nicht besonders gut findet, lässt man sich halt mitreißen von dieser Stimmung im Raum, weil das ist erstmal sehr schön. Madonna, geboren 1958 in Bay City, USA. Vater Automechaniker, italienischer Einwanderer. Madonna war drittes von 6 Kindern. Die Mutter starb, als sie 5 Jahre alt war. Nahm bei ihrer Pfingstfirmung 1967 den zusätzlichen Namen der heiligen Veronika an, die Jesus das Schweißtuch reichte. Zunächst als Tänzerin arbeitend, bekam sie 1982 ihren ersten Plattenvertrag. Blieb die Pop-Ikone für mehr als ein Jahrzehnt. Also Madonna hat ja schon alles probiert. Sie ist ja schon am Kreuz hängend erschienen. Sie ist, was weiß ich, in allen möglichen Verkleidungen als Rio-Girl, als Soldatin, als Sadomaso-Frau, also als Domina. Das nutze ich natürlich ab. Also das ist genauso wie jetzt. Ich sag mal, ihre aktuelle Nachfolgerin ist Lady Gaga. Und die muss ja jedes Mal was Neues bringen, um überhaupt da noch diesen Effekt zu erzielen. Sonst wird es ja auch langweilig. Also es stellt sich auch so eine gewisse Erschöpfung ein bei diesen durch starke Zeichen hervorgerufenen auratischen Erscheinungen. Die Frage ist immer, kann man Stars komplett aus dem Nichts produzieren oder müssen die ein besonderes Talent dann doch haben? Aber es ist ja auch egal. Also das ist praktisch überhaupt nicht relevant, was ist hinter der Inszenierung, sondern wichtig ist, die Inszenierung funktioniert. Charisma und Inszenierung. Geht das überhaupt zusammen? Und war das immer schon so? Die amerikanische Psychologin Olivia Fox Cobain liefert dazu ein amüsantes Spotlight. Ihr Untersuchungsobjekt ist Marilyn Monroe. Es ist die Monroe, die im Jahre 1954 in New York in der U-Bahn sitzt, als Norma Jean Baker zunächst unerkannt bleibt, bis sie sich dann plötzlich in Marilyn Monroe verwandelt. In der U-Bahn war sie Norma Jean. Aber als sie auf den geschäftigen Bürgersteig trat, beschloss sie, sich in Marilyn zu verwandeln. Sie schaute sich um und fragte ihren Fotografen neckisch, möchtest du sie sehen, als Marilyn? Später sagte er, es gab bei ihr keine großen Gesten. Sie lockerte ihr Haar, nahm eine Pose ein und durch diese kleine Änderung strömte etwas Fesselndes von ihr aus. Alles hielt an. Die Zeit stand still, als die Menschen um sie herum sie bewundernd anschauten und den Star in ihrer Mitte erkannten. Und sofort wurde sie von Fans umringt. Und es bedurfte einiger kritischer Momente, um ihr aus der immer größer werdenden Menge herauszuhelfen. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, the diddly diddly diddly dum, boop boop be doop. Lässt sich Madonna mit der Monroe vergleichen? Welten liegen zwischen den beiden Stars. 40 Jahre, in denen sich das Gesicht der Öffentlichkeit entscheidend verändert hat. Klaus Teweleit hat diesen Wandel in seiner Jugend erfahren. Damals begann der Siegeszug des Prominenten, des Celebrity. Diese neue Spezies wollte vor allem eins: auffallen. Und sei es für kurze Zeit. Diese Celebrities steigen auf und verschwinden auch wieder. Es gibt wenige, die sich lange da halten. Und es ist eine Position, die sehr zehrend ist. Dazu gehört, dass man immer dasteht, wo die Kamera hinguckt. Das ist eine neue Politik von dem Bespielen des öffentlichen Raums. Das hatte der Star alter Schule nicht nötig. Jemand wie Greta Garbo, die das nur genau das Gegenteil gemacht hat, die das gemieden hat, die wollte gerade nicht im Auge dieser Öffentlichkeit anwesend sein, sondern auf der Leinwand in diesen Filmen. Oder auch Ingrid Bergman oder so. Die sind nicht vor jede Kamera gerannt und gewetzt, sondern deswegen Gabo die Göttliche, das heißt auch, das Göttliche ist nicht dauernd anwesend, sondern nur ab und zu, ne, scheint das auf und brennt sich ins Auge und da fest, aber ansonsten verschwinde ich in meinen vier Wänden. Mosaikstein 4. Die Stigmatisierten oder Hope I Die Before I Get Older. Ende der 1960er Jahre sollte ein weiterer Typ des Charismatikers die Bühne der Zeit betreten. Der Rockmusiker. Ein bisschen wirkt er wie ein Gefühlscontainer für die Sehnsüchte und Ängste einer ganzen Generation. Dabei verliert er allerdings schnell an Bodenhaftung. Wir waren im Studio und hatten uns gerade an ein paar verrückten Sachen versucht, wirklich freakige Sachen. Und nach ein paar Tagen zerrte man uns aus dem Studio, ohne zu sagen warum. Plötzlich waren wir in Paris. Und dann waren wir auf dem Flughafen in London. 2 Stunden Aufenthalt und noch eine Weile später waren wir in New York. Irgendwo ausgesetzt in irgendwelchen Städten. Erster August, Santa Barbara, 8 Uhr abends, 2. August. Als die Ankunft von Led Zeppelin in der Stadt erwartet wurde, legte die Groupie-Abteilung den denkbar höchsten Gang ein. 4. August. Er kam an meine Tür mit seinem Roadie-Clip und riss mich in seinen weißen Schlitten. Wir wurden in ein Zauberland getragen. Jimmys Augen verschleiert ineinander gespült. Sah mich mit einem winzigen Lächeln, mit seinen Rosenknospen, seine wunderbaren grauen Augen ständig neben mir. Er war im Stadion. Über mir. 8.500 schreiende, rasende Menschen. Fort, fort, eine 20-minütige Standing Ovation. Wie unglaublich das alles Jimmy, war. Jimmy, der mich wie eine Prinzessin Mein ganzes Ich war weit geöffnet und alles Süße drang in meine Poren. My candle burns on both ends and does not last the night. Does not last the night. Bird of Prey. Brian Jones, 1969 tot aufgefunden. Janis Joplin. Swimming Pool. 1970 tot aufgefunden zwischen Nachttisch und Bett. Jimi Hendrix, Alter 1970 tot aufgefunden. Erstickt Jim Morrison, 1971 tot aufgefunden in einer Badewanne. Alter 27. Schaut man sich mal diesen berüchtigten vermeintlichen Club der 27 an. Man kommt in diesen Club hinein, wenn man mit 27 Jahren als Rockstar seinen Abschied feiert, und zwar mit dem Suizid. Dann ist man im Club 27. Dadurch erzeugt sich natürlich ein Mythos. So kann man das sehen, nach mehr als 40 Jahren. Der Producer Viktor Apfelbacher gibt sich recht lakonisch. Das ist natürlich ein Charisma, das dadurch entsteht, dass dieser Mensch sich selbst zerstört hat, also auch gebrochen hat. Da muss davor natürlich ein Bruch schon da gewesen sein, aber der endgültige Bruch, der entsteht dann durch den Suizid, und das ist schon ein Stück weit auch ein Imagebau. Der Soziologe Wolfgang Lipp hat die These aufgestellt, die ich sehr, sehr, sehr plausibel finde, dass der Charismatiker es schafft, eine Wunde umzudeuten, ein Stigma umzudeuten. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Jesus anguckt, also das Stigma, was ja bei Jesus Christus tatsächlich im ganz wörtlichen Sinne zu nehmen ist, wird zum Zeichen der Auserwähltheit. Hello Chicago! Bei Barack Obama, da haben am Anfang alle gesagt, oh, ein schwarzer Präsident, können wir uns eigentlich nicht richtig vorstellen, der wird noch über seine Hautfarbe stolpern. Letzten Endes ist aber, dass gerade dieses Stigma ihn zu etwas ganz Besonderem gemacht hat oder er es geschafft hat, dieses Stigma eben in diesem Sinne umzudeuten. Also der Stern hat damals getitelt, der neue Messias, Barack Obama. Interessant finde ich an diesem Ansatz eben auch, dass das Charisma dann auch so ein bisschen seine metaphysische Komponente verliert, ja, weil das Charisma ist dann eben weder angeboren noch Gott geschenkt, sondern es wird entwickelt. Es ist eine psychische Leistung, die da eigentlich eine Rolle spielt. Mosaikstein 5. Das Phänomen Steve Jobs, oder? Eine neue Liaison zwischen Aura und Charisma. Ladies and gentlemen, Steve Ballmer! Ein Hysteriker, Oder mehr als das? Steve Ballmer, derzeitiger CEO des Internetriesen Microsoft, Nachfolger von Bill Gates, der sich seit längerem aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen hat. Verfügt dieser Mann über das gewisse Etwas? I have four words for you. I love this company. Yes! Gegenspieler zu Steve Ballmer war Steve Jobs. Jobs wurde schon früh bewundert für seine Ausstrahlung. Seine Präsentationen von Apple-Produkten sind legendär. 2007 präsentiert Steve Jobs das neue Smartphone. Das Auditorium ist ein ausgesuchtes Fachpublikum, das dem schon von Krebs gezeichneten Mann auf der Bühne zuhört. In 2001 we introduced the first iPod. Die Kunst der magischen Benennung der Dinge. Jobs beherrscht sie wie kein anderer. Sind hier Talent und Gottesgabe am Werk? Die Psychologin Fox Cobain kommt in ihrem Buch The Charisma Myth wieder zu einem anderen Schluss. Wenn du Videos anschaust, wie er spricht seit 1984 an, kannst du sehen, wie er an Selbstvertrauen und Gelassenheit gewinnt, auch an Wärme in der Stimme. Meine Vermutung ist, er hat Unterricht bei einem Profi genommen. Er benutzt Theatertechniken in seiner Rede. Er kleidet sich ganz in Schwarz gegen einen schwarzen Hintergrund, bevor er dann etwas Weißes aus seiner Tasche zieht. Er spricht langsam, macht lange Pausen. These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Ob erlernt oder nicht. Das Faszinosum hier bildet sich aus der Verbindung des Charismatikers Jobs mit der Aura eines Produkts. Apple-Produkte erhalten bei Jobs die Aura eines heiligen Grals. Ihr wahren Charakter verändert sich dramatisch. And I think that that same spirit can be put into products. And those products can be manufactured and given to people and they can sense that spirit. Das verkehrt sich da, zumindest im Anspruch nach. Da wird wirklich gesagt, dieses Produkt hat an sich eine Strahlkraft, so wie der Charismatiker sie auch hat. Weil die Waren und die Art und Weise, wie sie eben inszeniert werden, tatsächlich ein Lebensgefühl transportieren. Diese Einfachheit, diese Schlichtheit, dieses Unaufdringliche. Darin könnte man fast sagen, ähnelt das Produkt auch dem Charismatiker. Und es gibt tatsächlich Leute, die beschreiben ihr Verhältnis zu ihrem Apple-Laptop als so eine Art Liebes- oder Abhängigkeitsverhältnis. Die empfinden richtig ein Gefühl für ihren Computer. Und das ist natürlich marketingtechnisch ein Riesenschritt, den Apple da getan hat, Menschen zu emotionalisieren, quasi eine emotionale Bindung zu einem technischen Gerät einzugehen. Das wäre für mich zwischen digitaler Welt und Computer, Mensch, Maschine tatsächlich ein Verhältnis, was ich unter einer Aura begreifen könnte. Ne? Ein technisches Gerät, das eine Aura ausstrahlt. Steve Jobs. War er der Prophet unserer Zeit? Ein Charismatiker, der im Sinne Martin Heideggers die Technik mit den Menschen versöhnt? Mosaikstein 6. Von der Aura der Readymates und dem Charisma der Verwandlungskünstler. Dieser Mann hat unser Leben verändert. Ein Alien. Ein Eroberer in Kabuki-Kleidern. Von der androgynen Ikone zum dünnen weißen Fürsten. Der größte Popstar, der White Duke. Förmlich posierend. Das Model, das vom Himmel fiel. Romantisch streng. Flexibel maßgeschneidert. Sprachliche Spotlights zu David Bowie. Entnommen Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Elke Buhr drückt es mir zuletzt in die Hand. Bowie ist das Chamäleon der Popgeschichte. Glamourös, spielerisch, changierte er zwischen Authentizität und Pose. Ist er gerade in seiner medialen Inszenierung eine charismatische Figur? Mediale Inszenierungen haben natürlich nicht die gleiche Funktion heute, wie früher die Religion hatte, aber das liegt daran, dass unsere Gesellschaft säkularisiert ist. In einer säkularisierten Gesellschaft ist ein auf Medien beruhendes Charisma dann, finde ich, gut, wenn es durchschaubar ist. Die wirkungsmächtige Persönlichkeit, umgeben von Technik und Medien. Der Philosoph Walter Benjamin lieferte einst unbeabsichtigt einen gewichtigen Beitrag zu diesem Bild. In seinem berühmten Essay »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« ist sein Thema nicht der Mensch, sondern das Kunstwerk. Für ihn besitzt das Kunstwerk eine Aura, und diese definierte er als einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. Dazu treten die Kennzeichen Unnahbarkeit, Echtheit und Einmaligkeit. Genau diese Attribute gehen nach Benjamin heute verloren. Der Verfall der Aura tritt ein, wenn Film, Fließband, Schallplatte und Kopiermaschinen das Besondere am Kunstwerk verkümmern lassen. Ist diese These heute noch zu halten? Klaus Teweleit bezweifelt das. Aus einsehbaren Gründen. Eine Single-Schallplatte, die es nur einmal gäbe, hätte überhaupt keine Aura, gar nichts. Aber die 50-millionste hat die totale Aura. Also der auratische Wert steigt gerade mit dem, was man mal früher Reproduktion genannt hat. Und das gilt mit den Warhol-Siebdruck-Kunstwerken etc., seinen Dosen, die er gemacht hat, genauso. Den Ready-Mades kann ein Einzelteil sein oder kann aber auch endlos aus der Massenproduktion sein. Gerade die Massenverbreitung schafft die Aura vollkommen neu. Allerdings geht diese Neubewertung der Aura einher mit einer enormen Aufwertung ihrer Schöpfer. Gerade Künstler wie Andy Warhol und Joseph Beuys, die vehement das Ende des Originals propagiert haben, gelten heute als einzigartig und charismatisch. Ein Widerspruch? Andy Warhol hat gesagt, ich vervielfältige meine Kunst und das Original ist tot. Auf der anderen Seite gibt es heute die Warhol Foundation, die natürlich aus seinen Werken, die dann in einer gewissen Auflage oder auch als Unikate verkauft werden, dann Geld macht. Und er selber hat das ja auch getan. Sagen wir mal so, Andy Warhol hat nicht an das Original geglaubt, aber er hat das alte Konzept vom Original genutzt, um damit Geld zu verdienen. Nicht nur das. Er konnte so auch zum Charismatiker in einer postmodernen Kulturlandschaft aufsteigen. Mosaikstein 7. Charisma, Aura, Ausstrahlung. Versprengte Perspektiven. Es gab nichts, was mich noch hätte berühren können, was diese Sache betraf. Glaube, Sinn, Hingabe, Gottesgabe, lächerlich. So gerüstet öffnete ich auf einem herbstlichen Spaziergang die Tür zu der Kapelle. Es war ein Flüstern zu hören. Ein Flüstern. Es kam von einer alten Frau, die in der zweiten Bankreihe kniete. Alles an ihr schien Krümmung, Beugung, der Rücken, die Handrücken, der Kopf, der auf den Boden gerichtet war und sich dann doch aufrichtete hin auf ein Altarbild. Es war die in absplitternde Farben getränkte Darstellung des Abendmahls, tiefer Kitsch, Leonardo nacheifernd. In der Mitte Jesus, das Brot vor sich, die Arme ausgebreitet. Zu beiden Seiten die Jünger, alle ihm zugewandt. Plötzlich schießen mir alte Sätze ins Hirn. Nehmet hin und esset. Dazu die alte Frau, die etwas flüstert. Der du im Garten Blut geschwitzet hast. Der du für uns gekreuzigt worden bist. Und plötzlich steigt wie ein Blitz eine Einsicht auf. All dies war einst in meiner Kindheit mal Teil meiner Welt. Einer Welt, die mir verloren ging. Unwiederbringlich. Ich persönlich als Wissenschaftler würde sagen, dass wann immer jemand gegenübersteht und so etwas wie eine Aura des anderen verspürt oder diese sogar sieht, vielleicht sogar die sieht, dann würde ich sagen, dass es hoch an der Zeit ist, einen Psychiater aufzusuchen und überprüfen zu lassen, ob man nicht übersinnlich begabt ist. Die nüchterne Stimme gehört Professor Alois Ferschel, einem Softwareingenieur aus Linz. Das ist einfach die Sicht des Zweckrationalisten, der ein Forscher ja sein muss. Es kann wirklich ganz anders sein, weil meine Sinneswahrnehmung, hören, riechen, sehen, schmecken, alle Stimuli, die sozusagen auf meinen biologischen Körper treffen und von diesem auch verarbeitet und wahrnehmbar sind, sind ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt des elektromagnetischen Spektrums, das die Welt eigentlich bestimmt. Aber wir haben Technik dafür. Skepsis, gepaart mit Offenheit gegenüber den Wundern des physikalischen Kosmos. Beide Motive leiten Professor Ferschel bei seinen Forschungen, die er gegenwärtig im Auftrag der Firma Siemens betreibt. Es geht dabei um digitale Visionen und ein neues Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik. Dieses Zusammenspiel funktioniert über physikalische Strahlungen, die sowohl von technischen Geräten wie auch vom Menschen ausgehen können. So entsteht ein digital konstruierter Zwischenraum von gegenseitig sich beeinflussenden Wirkkräften. Für Alois Ferschel sind diese technischen Prozesse den Wirkungsräumen der Aura vergleichbar. Also für mich ist die Aura zunächst einmal nicht mehr als ein Erklärungsmodell für Nachbarschaftskommunikation. Auf dieser Denkherausforderung ist diese Metapher der digitalen Aura entstanden. Was für die Zukunft so aussähe. Jedes Ding und jeder Mensch wird von einer digitalen Aura umgeben sein, einem digitalen Mantel. Wenn die Radien zweier solcher Auren zusammenkommen, entsteht etwas, was sonst nur Menschen vorbehalten blieb. Kommunikation. In Gebrauchsgegenstände und Kleidung eingewebte Minichips, versehen mit Daten, treten in eine Art Interaktion. Die Waschmaschine verhandelt dann mit dem Hemd, wie es gewaschen werden soll. Der Herzmuskel mit dem chirurgischen Gerät, das Auto mit der Parklücke. Brave New World? Damit ist klar, dass der Mensch hier nicht mehr im Spiel sein muss, außer dass er zunächst festlegt, das Regelwerk, nach denen sich die Dinge insgesamt verhalten sollen. In der Tat ist es so, als würde es durch solche selbsterklärenden Datenprofile, die an den Dingen anhaften, scheint's anhaften, zu so etwas wie zu einer Personifizierung der Dinge kommen. Das hat aber auch die andere Lesart, nämlich für Mechanismen, die im persönlichen Umgang unter Menschen Gutes geleistet haben, dass aus diesem Sozialverhalten der Menschen positive Mechanismen ableitbar sind. Frage: Warum könnten nicht auch Maschinen sich nach diesem selben Prinzip verhalten? Was mir ganz gut gefällt an der neueren Hirnforschung in den letzten 10 Jahren, die dabei sind, sowas zu untersuchen, die kommen dem physikalisch, also physisch sehr nahe an die Messbarkeit davon. Also es geht nicht nur um Gespenstisches. Das war Das gewisse Etwas. Charisma, Aura und Ausstrahlung. Ein Feature von Werner Köhne. Es sprachen Frauke Pohlmann, Volker Risch, Ernst August Schäppmann, Markus Kloster, Fabienne Hesse, Simon Roden. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Anne Bartel. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2013.